Olli will ja nicht spielen. Du schierst mit Stolz durch die Straße. Du kennst dich im Latin in deinem Land. Ein Sohn des Volkes dieser Generation. Du kennst uns wieder und deine Nation. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Voll, kein Ausländer war weg. Und keine Moscheen in unserem Land. Einige werden sich nicht wehren. Nur wir stehen unseren Mann. White Power! Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus, raus, raus. Die Fahne in den Dreck. Misshandelt unsere Frauen. Die Kanaken und die Neger tun alles, was sie wollen. Ach, du bist die neue Samaschier. White Power! Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus. Deutschland, den Deutschen, Ausländer, raus, raus, raus.